Dišan. Okay. Guten Tag. Hallo. Ich bin heute ständig für Sie und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ich heiße Ayşe Çelik. Ist das okay für Sie? Ja. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Andrea Krapp. Könnten Sie Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Krapp schreibt sich KRAPP. Ja. Okay, Frau Krapp. Andrea Krapp, Frau Krapp, ja. Wie alt sind Sie, Frau Krapp? Ich bin 56 Jahre. Und wann sind Sie genau geboren? Am 26. März 1966. Okay. Wie groß sind Sie? 1,70 Meter. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? 70 Kilo. Okay. Okay, Frau Krapp, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so seit ungefähr 6 Stunden habe ich so heftige Brustschmerzen. So links, linke Brustseite. Linke Brustseite, okay. Haben Sie enge Gefühl im Brustkorb? Ja, wenn ich atmen will, dann wird das schlimmer. Aber enge Gefühl, ich traue mich nicht zu atmen. Das tut so weh, das schmerzt. Ja, beim Einatmen haben Sie schlechtes Schmerzen. Ja. Haben Sie Husten auch? Nein. Und Ihre Beschwerden sind vor 6 Stunden angefangen. Ja, ziemlich plötzlich, ja, Plötzlich. beim Tennisspielen. Beim Tennisspielen, okay. Hatten Sie einen Unfall bekommen? Nein, nein. Okay. Frau Krapp, hatten Sie diese Beschwerden schon noch einmal in der Vergangenheit? Nee, habe ich noch nie gehabt. Das ist das erste Mal. Zum ersten Mal. Okay, haben Sie jetzt Luftnot? Ich traue mich nicht richtig einzuatmen, weil es dann so weh tut. Ja, Ich hole immer okay. nur etwas Luft. Ja, Frau Krapp, zuerst möchte ich Ihre Vitalparameter überprüfen, zum Beispiel Ihre Blut-Sauerstoffsättigung und Ihre Bluthochdruck und Ihre Puls. Dann Ja. können wir weitermachen. Okay. Ja, Können. wir haben alles überprüft Ja. und Sie sind sehr stabil zurzeit. Wir können weitermachen. Ja. Okay. Frau Krapp, wie würden Sie Ihre Schmerzen einstufen von 1 bis 10 auf einer Skala? 1 bedeutet sehr leicht, 10 bedeutet sehr stark Schmerzen. Oh, zwischen 6 und 7. 6 und 7. Okay. Hatten Sie Fieber? Nein, kein Fieber. Hatten Sie andere Begleitsymptome, außer Luftnot, außer beim Atmenschmerzen? Ja, also beim Einatmen, da verstärkt sich der Schmerz. Also wenn ich tief einatmen würde, dann zieht das so richtig hier von hinten nach vorne. Entschuldigung, ich habe nicht gut gehört. Könnten Sie wiederholen? Wenn ich tief einatme, dann verstärkt sich der Schmerz. Dann geht er von hinten so bis nach vorne in die Brust. Ah, okay, ich verstehe. Fühlen Sie Ihr Herz schneller? Herzrasen? Nein. Okay, ist Ihnen übel? Nein, mir nicht, ist nicht übel. Nein. Haben Sie Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was verstehen Sie unter Vorerkrankungen? Ja, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Blutfettwerte. Ja, also ich habe etwas hohen Blutdruck. Seit wann? Seit circa 5 Jahren nehme ich auch ein Medikament ein da. Was nehmen Sie dagegen? Erinnern Sie sich daran? Das heißt Candesartan. Candesartan, nehme ich morgens eine Tablette und abends eine halbe Tablette. Entschuldigung, ich habe wieder nicht gut gehört. Candesartan. kann der Sartan? Und wie viel Milligramm? 4 Milligramm. Einmal am Tag. Eine Tablette morgens und eine halbe Tablette abends. Okay. Und haben Sie etwas andere Vorerkrankungen? Zuckerkrankheit, Bluthochwerte? Nee, Zuckerkrankheit nicht. Ich bin operiert worden an der Schilddrüse. Ja, wann? Erinnern Sie sich? Vor 4 Jahren. Da war die Schilddrüse zu groß. Ist die Schilddrüse operiert, verkleinert worden und seitdem muss ich auch ein Medikament nehmen. Welche Medikamente nehmen Sie? Dann nehme ich L-Tyroxin 75, eine Tablette morgens. Okay, ich verstehe. Oizar, Candazartan und L-Tyroxin, nehmen Sie etwas anderes ein? Nein, nichts. Okay, und Sie wurden nur einmal operiert wegen der Schilddrüse? Als Kind wurde ich auch schon mal operiert an den Mandeln. Ja. Da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt. Und dann wurde ich noch operiert mit 11 Jahren am Blinddarm. Okay. Sind diese Operationen komplikationslos verfahren? Da war alles in Ordnung, ist alles gut verlaufen. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch oder haben Sie etwas Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel? Also ich vertrage nicht gut Erdbeeren und Kiwi. Was ist mit Ihnen passiert, wenn Sie diese Obst essen? Komme ich brennen im Mund und etwas Bläschen im Mund. Nur im Mund? Ja. Okay, natürlich essen Sie nichts. Okay. Frau Krapp, gibt es irgendwelche wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie oder vererbbare Erkrankungen? Der Vater ist mit 80 Jahren verstorben. Er hatte einen Schlaganfall. Es tut mir leid. Und Ihre Mutter? Die Mutter ist 86 Jahre jetzt alt und sie lebt und hat auch hohen Blutdruck. Arthrose in der Hüfte und im Knie. Beide. Beide Hüfte, beide Knie? Ja, ziemlich. Aber ist nicht bisher operiert worden. Will sie auch. Ah ja, sie will nicht. Okay. Wie ist Ihr Familienstand, Frau Krapp? Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Ja, ich habe nicht gehört. Sind Sie verheiratet? Verheiratet und habe 2 Kinder. Okay, sind Ihre Kinder gesund? Ja, die sind gesund. Da gibt es nichts Besonderes. Nee. Sind Sie Rentnerin, Frau Krapp? Nein, ich arbeite noch als Lehrerin. Sehr schön. Und bekommen Sie Ihre Periode noch? Nein. Okay, Frau Krapp. Rauchen Sie? Nein, habe noch nie geraucht. Sehr schön. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber nur ganz selten. Vielleicht einmal in der Woche ein Glas Wein. Sehr selten. Und mit Drogen haben Sie nichts zu tun, nehme ich mal an? Nee. Okay, gut. Okay, Frau Krapp, haben wir alles gesprochen? Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was glauben Sie, was dieser Schmerz, wo der herkommt, was das sein kann? Ja, ich möchte zuerst eine Zusammenfassung machen und vielleicht können Sie etwas noch hinzufügen. Seit 6 Stunden haben Sie linke Brustschmerzen und diese Schmerzen strahlen in den Rücken aus. Diese Schmerzen begannen Sie, eher fingen Sie im Rücken an. Ja, also, kommt in, vorne. Er im Rücken und geht dann nach vorne. Okay, ich verstehe. Diese Schmerzen sind beim Tennisspielen aufgetreten, plötzlich. Ja. Und das ist sehr stark auf einer Skala. Einstufen Sie 6 oder 7 ein. Ja. Und Sie haben beim Einatmen schwere Schmerzen. Beim Tiefatmen ist es so schwer für Ihnen. Sie haben keine Husten, keinen Auswurf. Und kein Fieber, keine Übelkeit. Genau. Ja. Okay. Was soll ich noch fragen? Welche Hand benutzen Sie und Ihre Hand kribbelt Taubhausgefühl bemerkt? Welche Hand ich benutze beim Tennisspielen? Ja. Links. Links. Bin Linkshänderin. Ja, ihre Links hat irgendwelche Taubhausgefühl, Kraftlosigkeit, Schwäche oder Nee. bewegungsabhängig Schmerzen etwas. Nicht so richtig. Nee, vielleicht etwas weniger Kraft, aber nicht so richtig. Nee, kein Taubheitsgefühl, kein Kribbeln. Nee. Aber es begann beim Tennisspielen, plötzlich war der Schmerz da. Das ging Können sehr Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend? schnell. Ja, es war schon mehr so stechend. Das war wie so Messer. ein kleiner Messerstich. Im Laufe der Zeit verschlechtert, oder? Ja, es ist ziemlich gleich geblieben, aber ich habe auch Schmerzen, wenn ich mich so anlehne am Rücken und nach hinten lehne, tut das auch weh. Das ist vielleicht schlimmer, stärker. Ja, habe ich aber noch Okay. nie gehabt so. Haben Sie Ihre Haut bemerkt, dass Ihre Haut geschwollen, gerötet oder warm sind? Nein, habe ich noch nicht bemerkt. Nee. Nein. Okay. So. Das ist. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie im Status gefragt? Ich habe das nicht ganz genau gehört. Was ist Impfstatus? Nein, habe ich nicht gefragt. Ja, was möchten Sie wissen beim Impfstatus? Sind Sie gegen Covid-19 völlig geimpft? Bin dreimal geimpft und einmal genesen. Gut. Wenn Sie Schmerzen haben, Geschichte etwas noch selben seid, zum Beispiel Schmerzen und schwindelig oder Nee, ich traue mich nur nicht, dann tief zu atmen. Ich kann tief Luft holen. Das tut Das mir zu tut weh. weh. Ich atme nur ganz, ganz wenig, ganz oberflächlich. Haben Sie Schmerzen nur beim Belastung oder in Ruhe? Also bei Bewegung oder Belastung mehr. Ich habe versucht, mich zu Hause etwas hinzulegen, auf die Seite zu drehen und das tat auch sehr weh. Am besten ist es noch, wenn ich sitze. Tja. So, wollen Sie Können noch? wir als das Gespräch anfangen, Ayşe? Ja. Okay, gut. Ich bin bereit. Ja, ich bin auch fertig. Guten Tag, Herr Oberarzt. Hallo? Ich habe eine neue Patientin bekommen und würde gerne sie bei Ihnen vorstellen. Ja. Frau Krapp ist eine 56-jährige Patientin. Sie hat sich bei uns wegen seit 6 Stunden bestehender, plötzlich angefangener linke Brustschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen haben plötzlich angefangen und die Schmerzintensität liegt bei 6 und 7. Die Patientin hat Schwierigkeit beim tief einatmen, das tut sehr weh. Sie hat zurzeit kein Dyspnoe, aber sie vermeidet tief zu atmen. Tiefe Inspiration. Tiefe Inspiration, ja. Diese Schmerzen haben beim Tennisspielen angefangen. Die Patientin erlebt diese Symptome zum ersten Mal. Sie hat stechender, wie ein Messerstich beschriebener Schmerzen. Sie hat keine andere Begleitsymptome, kein Fieber, keine Übelkeit. Es gibt keine besondere Begleitsymptome. Sie leidet an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nimmt sie Candesartan ein, zweimal am Tag. morgens 5 mg, abends 2,5 mg. Außerdem leidet die Patientin seit 4 Jahren Hypothyroide. Vor 4 Jahren bei der Patientin eine Thyroidektomie durchgeführt und sie nimmt dagegen L-Troxin 75 mg einmal pro Tag. Sie wurde zweimal operiert. Als Kind hat sie Tonsillektomie und Appendektomie gehabt. Okay. Sie ist gegen Erdbeeren und Kiwi allergisch. Diese Allergie äußert sich Brennen und Bläschen im Mund. Sie hat keine systemischen Symptome. In der Familiengeschichte gibt es bei der Vater einen Schlaganfall. Er ist mit diesem Schlaganfall verstorben. Die Mutter der Patienten leidet an arterielle Hypertonie und Coxarthrose und Gonarthrose. Die Patientin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die sind gesund. Sie ist Lehrerin vom Beruf. Sie ist in Wechseljahren. Und die Patientin raucht nichts und nimmt keine Drogen. Sie trinkt selten Alkohol. Gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Pneumothorax. Pneumothorax. Okay. Was kommt differenzialdiagnostisch in Betracht? Akut Koronarsyndrom kann sein. Dann jetzt das letzte? Ja, Akut Koronarsyndrom. Syndrom, ja, okay. Und Lungenembolie kommt auch in Betracht. Okay. Was kann noch gibt sagen? Gibt es noch einen Vorschlag der Differentialdiagnostik aus der Runde? Ja, als diagnostische Maßnahme. Nein, differenzialdiagnostische. Mhm. Also was eine Differentialdiagnose noch eventuell in Betracht kommt. Ja, Wirbelsäulefraktur. Muskelverletzung vielleicht. Okay. Also, es waren mehr die internistischen Diagnosen, die Sie jetzt genannt haben. Erstmal muss ich sagen, ja, ich komme gleich nochmal drauf. Erstmal muss ich sagen, Sie haben die Anamneseerhebung sehr systematisch gemacht, sehr strukturiert, haben auch Möglichkeit gegeben, zurückzufragen in der Sprache der Patientin und haben das dann auch gut übersetzt bei der Vorstellung beim Oberarzt. In der Schilderung habe ich das korrigiert. Ich habe gesagt, der Schmerz begann hinten. Ja. Also im Bereich vielleicht der Wirbelsäule oder so. Ist dann nach vorne gezogen beim Atmen. Ich würde dann lieber sagen, die Patientin stellt sich vor mit linkstorakalen Beschwerden. Mhm. Sie haben gesagt, mit linksseitigem Brustschmerz. Ja. Und das ist gleich so Brustschmerz, da denkt man gleich immer Richtung erstmal auch Herz und. Also was ich für eine Diagnose stellen wollte, ist bei der Dynamik beim Tennisspielen hat sie eine akute Blockierung der Brustwirbelsäule bekommen. Mhm. Eine Blockierung. Und zwar eine Blockierung, das gibt es wirklich ganz oft, des sogenannten Rippengelenkes, Osteotransversalgelenk. Und das geht ganz schnell, so eine Blockierung, und meist aus einer Bewegung heraus, nicht aus der Ruhe. Und der Pneumothorax, ja, ob der so einen ganz akuten Schmerz sofort macht, weiß ich nicht so genau. Muss man dran denken, ganz klar. In dem Falle war es jetzt eine akute BWS-Symptomatik mit einer Blockierung, sagen wir jetzt mal, der 5., 6. Rippe. Und das ist typischer Schmerz, dass die Leute beim Einatmen nicht richtig atmen können, weil der Thorax sich hebt und dann die Nervenwurzel irritiert. Ah, ja. Das kann aber imitieren einen herzbedingten Schmerz, Gonadenrum. Es kann eine eventuelle Pleuritis imitieren, einatmen tut weh. Ja. Insofern mit Pneumothorax in die Richtung schon, denke ich, richtig. Wichtig ist sicherlich, dass Sie so etwas wie ein Koronarsyndrom, Pneumothorax, auf alle Fälle direkt versuchen auszuschließen. Eine Brustwirbelsäulenblockierung ist nicht lebensbedrohlich, ist keine vitale Bedrohung. Deswegen hätte das etwas Zeit. Aber wichtig ist EKG schreiben, Troponintest. Sie haben die Vitalwerte schon kontrolliert zu Anfang. Ja, das war sehr gut. Mhm. Und also meine Arbeitsdiagnose war beim Tennisspielen als Linkshänderin durch einen Aufschlag oder Schlag da hat es blockiert. Ich habe das selbst schon mal gehabt. Das ist ein ganz wirklich dummer Schmerz und habe das in der Praxis sehr oft erlebt bei Patienten. Natürlich muss man eine kardiale oder pulmonale Ursache ausschließen. Mhm. Das ist klar. Ja. Deshalb gehört bei solchen Patienten immer ein EKG geschrieben, ein Troponintest gemacht, vielleicht noch eine Lungenfunktion, was auch immer. Man muss es zumindest im Kopf behalten, dass sowas differenzialdiagnostisch da ist. Und man kann das relativ gut, wenn man sich sicher ist, durch eine Mobilisierungsbehandlung in der Praxis schon beheben. Dann gehen die Patienten meist beschwerdefrei wieder raus. Okay. Aber es war ist jetzt ja kein Fachgespräch über bestimmte Erkrankungen. Nur dran denken nochmal auch, es kann eben auch etwas Banales sein. Die Frage von Ihnen war ja schon Richtung Zoster, Herpes Zoster mit den Bläschen oder der Hautveränderung, macht in der Regel aber nicht so einen ganz plötzlich eintretenden Schmerz. Das baut sich ja oft ein bisschen auf beim Zoster, ne? Dass vielleicht erst gar keine Effloreszenzen da sind. Erst ist dieser Brennschmerz auf der Haut und ein paar Tage oder Tag später kommen da die Bläschen, die Effloreszenzen. Ja, aber so finde ich, sollten Sie sich jetzt mal zur Prüfung anmelden. Ja, hoffentlich, wenn ich einen Termin finde. Ja, ja. Diese Krankheit habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, schauen Sie mal unter akutes BWS-Syndrom, also das ist eine orthopädische Fragestellung, oder auch Rippenblockierung, Rippenblockierung, also Costotransversalblockierung. Okay. Das kann sehr unangenehm und sehr schmerzhaft sein. Gerade das Liegen oder das Umdrehen im Bett tut dann sehr weh. Mhm. Das ist in der Regel, wenn ich mich im Bett umdrehe und es schmerzt, ist es in der Regel nicht vom Herzen kommend oder nicht unbedingt was Internistisches mehr, sondern das ist dann oft etwas Orthopädisches. Mhm. So in der Art der. Können wir so sagen? In der Prüfung kommt Pneumothorax-Fälle mit Schlanke und junge Leute. Ja, ja, klar. Natürlich. Auch kann es ein akutes Ereignis schon sein im Bereich der Pleura oder der Lunge. Ganz klar. Da gebe ich Ihnen recht. Aber gut, einfach ein bisschen noch schauen. Manchmal ist es auch etwas Einfacheres in der Diagnostik oder Banales, sagen wir mal so. Aber wichtig ist zuerst immer die potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen auszuschließen und dann vielleicht zu den anderen Dingen zu gehen. Ne? Aber das haben Sie ja schon durch Überprüfung, Vitalparameter und so weiter schon gut gemacht. Ja, aus meiner Sicht